1918, verwehrt blieb euch der Sieg. Das Vaterland in Scherben, vorbei der große Krieg. Die besten Kameraden ließ ihr zurück im Feld. Namenlose Gräber verteilten aller Welt. Fern der Heimat, in den Schützengräben, hieltet ihr Stand im Kampf ums Überleben. Bis zum letzten der Heimat voller Mut. Für ein freies Vaterland vergosst ihr euer Blut. Der Regen purer Stahl, der Himmel blutig rot. Unvorstellbare Qualen neben euch marschierte der Tod.